Nun müsste er, sollte man meinen, triumphieren und die Früchte seines Scharfsinns genießen. Aber gerade da, plumps, bei der interessantesten, skandalösesten Stelle, fällt er in Ohnmacht. Angenommen, so etwas kann infolge von Krankheit und zuweilen auch von der dumpfen Luft in einem Zimmer geschehen. Aber trotzdem gibt er damit zu manchen Überlegungen Anlass. Er hat sich zwar unvergleichlich verstellt, das heißt gelogen, hat aber nicht verstanden, mit der Natur zu rechnen. Hier, sehen Sie, eben hierin liegt die Tücke. Ein anderes Mal lässt er sich vom Spieltrieb seines Scharfsinns hinreißen, beginnt einen Menschen, der ihn im Verdacht hat, zum Narren zu halten. Erbleicht wie absichtlich, wie im Scherz, erbleicht aber schon gar zu natürlich, so dass es schon allzu sehr wirklichem Erbleichen gleicht. Und wieder liefert er damit einen Anhaltspunkt. Wenn ihm auch der Betrug im ersten Augenblick gelingt, so macht sich doch der andere über Nacht so seine Gedanken, wenn er nicht zu denen gehört, die leicht anzuführen sind. Und so geschieht es auf Schritt und Tritt. Aber das ist noch gar nichts. Bald beginnt er selbst vorzugreifen, vorauszulaufen, beginnt auszusagen, wonach man ihn gar nicht gefragt hat, spricht in einem Fort über Dinge, über die er im Gegenteil besser schweigen sollte, lässt allerhand Allegorien vom Stapel, kommt selbst und fragt, warum er ihn so lange nicht festnimmt. Ja, und das kann auch mit dem scharfsinnigsten Menschen passieren, auch mit einem Psychologen und Literaten. Die Natur ist ein Spiegel, jawohl, ein Spiegel, der klarste, den es gibt. Schau hinein und erfreue dich an dem Spiegelbild. Das ist alles. Ja, warum sind Sie denn auf einmal so blass geworden, Rodion Romanowitsch? Ist es für Sie hier zu dumpf? Soll ich das Fenster aufmachen? Oh, bitte, bemühen Sie sich nicht, rief Raskolnikow aus und begann plötzlich zu lachen. Bitte, bemühen Sie sich nicht. Porfiri blieb vor ihm stehen, wartete eine Weile und stimmte dann in das Lachen ein. Raskolnikow unterbrach plötzlich schroff seinen Lachanfall und erhob sich vom Sofa. Porfiri Petrowitsch, sagte er laut und deutlich, obwohl er kaum auf den zitternden Beinen stehen konnte. Ich sehe jetzt mit aller Klarheit, dass Sie mich positiv im Verdacht haben, diese Alte und Ihre Schwester Lisaveta ermordet zu haben. Ich erkläre Ihnen nun meinerseits, dass ich das alles leid bin. Wenn Sie finden, dass Sie ein Recht haben, mich gesetzlich zu verfolgen, so verfolgen Sie mich. Möchten Sie mich verhaften, so verhaften Sie mich. Aber mich zu verspotten und zu quälen, das erlaube ich nicht.